wollt's labern mit eurem Scheiß. Es gibt nichts mehr, was ich nicht mehr weiß. Überall wird man mit Nachrichten vollgedröhnt. So eine Reizüberflutung bin ich nicht gewöhnt. Aber anstatt aufzunackt, ihr weint auf mich ein. Zerstört meine Fantasie und alles kurz und klein. Kein Gedanke wird mehr wie früher sein. Meine Schnappen fallen auf eure Lügen rein. Der dritte Weltkrieg top. Dreh dich nicht um meine Rauschnase. Dann bist du mein Tod. Dann bist du mein Tod. Dann bist du mein Tod. Dann bist du mein Tod. Beginnt ihr euch zu reiben, an der Hand beleuchtet den scharfen Scheiben. Neue Trends stehen für euch bereit. Lebt in der gleichen Oberflächlichkeit. Ihr wollt alle hoch hinaus und wollt alle was erreichen. Eure bunte Lifestyle-Welt stellt euch dafür die Weich. Eure Chance, die ist ganz klar ankommen, wo noch keiner war. Die Welt, der dritte Weltkrieg top. Dreh dich nicht um, wenn du rauschnast. Dann bist du mein Tod. Dann bist du mein Tod. Dann bist du mein Tod. Dann bist du mein Tod. Atme die Welt, der dritte Weltkrieg top. Dreh dich nicht um, wenn du rauschnast. Dann bist du mein Tod. Komm, Tod.